Weder die Hartz-Kommission noch die Bertelsmann-Stiftung haben die Agenda 2010 geschrieben. Das Schreiben von Gesetzestexten übernehmen Angestellte in Ministerien. Sie sammeln Fakten und Wünsche. Sie werden sich mit Sicherheit auch die Empfehlungen der Hartz-Kommission und der Bertelsmann-Stiftung angesehen haben. Aus all dem stricken sie dann Texte, über die noch einmal verhandelt werden kann. Die Agenda 2010 bestand aus 4 Gesetzen: Hartz I, 2, 3 und 4. Nicht in allen diesen Gesetzen ging es um die Situation der Arbeitslosen. Hartz I und 2 waren bereits fertig verhandelt, als am 5. November 2003 der Vermittlungsausschuss unter dem Vorsitz von Henning Scherf, SPD, zusammenkam, um über Hartz III und Hartz IV zu sprechen. CDU und FDP wussten natürlich, wie wichtig die Reformgesetze für die Regierung waren. Sie wussten, dass Schröder bei seiner Rede am 14. März Versprechungen gemacht hatte, die ihnen die Möglichkeit gaben, Druck auf die Regierung auszuüben. Als es um die Reformen am Arbeitsmarkt ging, sagte Scherf: »Ich kann vor Weihnachten nur nach Hause kommen, wenn wir etwas zustande gebracht haben. Sonst schäme ich mich und Sie sich auch.« Volker Kauder warnte im Namen der CDU davor, bei jedem einzelnen Teil der Reformen mitreden zu wollen. Der Kanzler habe schließlich ein Angebot zur Zusammenarbeit gemacht.